E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderausgabe des E-Government Podcast, direkt von der Republika 2015. Ja, was soll ich zum heutigen Tag sagen? Ich wollte es heute etwas ruhiger angehen lassen. Aber wie sagt man so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Heute Morgen um 7:45 war ich verabredet mit dem Dirk Arendt. Twitter-Handle findet ihr dann in den Shownotes. Und hatte ein tolles Frühstück bei einem Kreuzberger, Bio-Bäcker, Kaffee, Bioladen, Dingenskirchen, Dingens. Also war ganz nett, typisch Kreuzberg halt. Und ich habe ein wirklich tolles Gespräch mit dem Dirk Arendt gehabt. Und ich denke, von Dirk Arendt werdet ihr hier an dieser Stelle mehr hören. Ja, und dann heute Mittag hat es dann endlich geklappt. Seit geraumer Zeit versuche ich, mich mit Anke Knopp zu treffen. Heute Mittag haben wir es dann hinbekommen. Und wir hatten auch wirklich, wirklich interessante Gespräche rund um E-Government, Open Government, über die kommunale Verwaltung, über die Landesverwaltung und so weiter und so weiter. Auch von der Anke werde ich das Twitter-Handle mit in den Blog schreiben. Ja, und dann ging es weiter. Mein erster Talk stand an. Und zwar der IS in Us. Klingt seltsam, aber war ein wirklich hervorragender Vortrag. Und zwar ging es da um die Marketingstrategien des Islamischen Staates. Also da waren zwei Social-Media-Experten da oder Marketing-Experten, die haben sich das Ganze mal angeschaut, wie denn der IS sich vermarktet. Der IS hat eine gigantische Marketingindustrie hinten dran. Die haben eine Marke, die haben ein Media-Center aufgebaut, die machen Hochglanz-Werbevideos, die haben sogar Zeitungen und Zeitschriften und man merkt ganz klar, der IS versteht sich als Staat. Also aus Marketing-Gesichtspunkten machen die alles richtig, alles andere sollte man natürlich nicht so akzeptieren, wie die das so machen. Aber den Talk habe ich verlinkt und ich hoffe, dass er auch bald online anzuschauen ist. Dann hatte ich zwei Talks, die habe ich mir ausgesucht und die waren leider nix. Lass die auch weg. Da bin ich dann auch nach der Hälfte gegangen. Nächste Talk, sehr interessant, zum Thema Netzneutralität. Was denn das ganze Thema Netzneutralität überhaupt ist und vor allen Dingen, wie in der EU das Thema Netzneutralität jetzt aufgeweicht werden soll oder auch nicht. Da gab es einen guten Vortrag. Dazu kann ich auch immer nur sagen, schaut euch die Seite safetyinternet.eu, safetyinternet zusammengeschrieben an. Da gibt es auch ein neues Video. Sehr, sehr interessant und gibt auch Möglichkeiten, da mitzumachen und an seinen EU-Abgeordneten zu schreiben und ihm zumal zu sagen, worum es bei dem Thema Netzneutralität überhaupt geht. Dann war ich bei einem Vortrag zum Thema Smart Cities. Ja, war mittelinteressant. Man hatte für mich ein bisschen wenig Realitätsbezug. Das war alles mehr so utopische Geschichten. Ja, nächste Vortrag, in dem ich war, war Code und Ethik. Der Vortragstitel versprach ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes, als dann tatsächlich im Vortrag vorkam, aber das Thema sollte auch ganz oben auf der Agenda stehen und zwar ging es um Code und Ethik in Schulen. Also generell kam man zu dem Schluss, in Schulen ist das Thema Informatik sowieso ein sehr, sehr vernachlässigtes und das Thema Code und Ethik natürlich dann demzufolge umso mehr vernachlässigt. Da sollte auf jeden Fall mal was passieren. Es gibt in manchen Bundesländern leichte Ansätze dafür, gerade im Gymnasium und in den höheren Stufen. Aber das reicht natürlich noch nicht bei weitem. dann war ich auf einem sehr, sehr amüsanten Vortrag, der wurde von Mutter und Tochter vorgetragen, von den Silver-Servern zum Silver-Nerd. Da hat eine Mutter das Internet für sich entdeckt und vor allen Dingen hat die Mutter Twitter für sich entdeckt. Das Ganze stand auch unter dem Titel Familie 2.0, also die Familie im Netz. Also das war ein großartig unterhaltsamer Vortrag. Mutter und Tochter waren so toll aufeinander abgestimmt. Den verlinke ich auf jeden Fall. Und die beiden Twitter-Handles von Mutter und Tochter auch, weil auch deren Kommunikation ist sehr amüsant und unterhaltsam. Dann war ich auf einem Vortrag zum Thema Public Transport. Darum ging es ganz einfach um das Thema Fahrpläne online. Und zwar maschinenlesbare Fahrpläne. Da gibt es viele Fallstricke, die die Verkehrsbetriebe da sehen. Ich glaube, das ist vielmals vorgeschoben, weil die sich einfach nicht damit auseinandersetzen möchten. Die sehen Haftungsvorwürfe auf sie zukommen. Die sagen, unsere Software kann das nicht gescheit exportieren. Und überhaupt, wie sieht es denn da mit dem Urheberrecht aus? Also dieser Vortrag auch sehr empfehlenswert, werde ich auch verlinken. Ja, das war's bei meinen Vorträgen, weil zwei meiner Vorträge waren nichts, deswegen erwähne ich die jetzt hier nicht. Es gibt deswegen natürlich jede Menge Vorträge, die ich nicht gesehen habe, die ich alle, soweit es möglich ist, auch im Netz nachschauen werde. Sehr interessant war, heute habe ich einige Podcaster kennengelernt. Jetzt am Abend war ein kurzes Podcaster-Spontan-Meetup an einem Stand. Das war ganz nett. Da habe ich mich sehr hervorragend mit drei Podcastern unterhalten über ihre Erfahrungen, ihre Podcasts. Habe noch einen neuen Podcast kennengelernt dabei. Die Links dazu in den Shownotes. Und heute Mittag habe ich quasi mit einer Podcasterin Mittag gegessen. Und die hat auch einen sehr interessanten Podcast zum Thema Literatur. Ja, also Republika bringt viel Neues, viele neue Kontakte. Ich bin bisher rundum zufrieden und ich hoffe, dass auch der dritte und letzte Tag mindestens genauso gut ist. Ja, dann war es das schon wieder für heute mit meiner kurzen Zusammenfassung. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.